Es ist noch gar nicht allzu lange her, da klang Musik von einer Schallplatte so. Und abgesehen von Hi-Fi-Freaks störte die eher bescheidene Tonqualität damals kaum jemanden. Heute wird man schon fast belächelt, wenn im Hi-Fi-Regal noch ein alter Plattenspieler steht. Kaum zu glauben, was sich in den letzten Jahren alles verändert hat. Erst wurde die analoge Vinylschallplatte völlig von der digitalen CD verdrängt und nun muss selbst die CD um ihr Leben fürchten. Völlig neue Möglichkeiten, wie die Musik zu uns kommt, wurden entwickelt und drängen sich allmählich in den Vordergrund. Und natürlich steht dabei wieder das Internet im Mittelpunkt. Wir wollen heute ein paar der interessantesten Facetten von Online-Musik etwas näher betrachten und werden dabei eine Gruppe kennenlernen, die ihre Musik ausschließlich per Internet vertreibt. Wir gehen der Frage nach, welche neuen Vertriebswege für Musik es durch das Internet überhaupt gibt und werden uns anhören, wie man per Internet sogar Musik machen kann. Das Thema. Schon seit vielen Jahren gehört der Computer bei Musikproduktionen im Tonstudio mit zum festen Equipment neben Instrumenten und Mikrofonen. Und mittlerweile ist die Technik so ausgefeilt, dass man in den meisten Fällen hinterher beim fertigen Musikstück oft gar nicht mehr hören kann, ob und wo denn nun ein Computer im Einsatz war. Trotz Computertechnik mussten sich die beteiligten Musiker aber natürlich im Studio treffen oder zumindest nacheinander dorthin kommen, um ein Musikstück einzuspielen. Das Internet macht jetzt selbst das unnötig. In Zukunft können Musiker aus der ganzen Welt gleichzeitig miteinander Musik machen und müssen dafür nicht mal einen Schritt vor die Tür machen. Rocket Network nennt sich dieses virtuelle Studio im Internet. Ralf Kölbl stellt es vor. Robert, Mike und Ben wollen zusammen Musik machen. Nur gibt es ein kleines Problem. Robert sitzt mit seiner Gitarre in Frankfurt. Der Keyboarder Mike ist schon vor Jahren nach Sydney ausgewandert und Ben, der Schlagzeuger, lebt und trommelt in New York. Zwei Musiker aus England und zwei Computertechniker aus Chicago hatten vor einer Weile dasselbe Problem. Und sie fanden die Lösung, das virtuelle Tonstudio im Internet. Für mich ist das ein Traum. Ist jetzt, Realität, weil vorher, wie gesagt, wir waren immer Probleme mit all den Musikern zusammen zu haben. Und jetzt, wenn ich will, zum Beispiel, wenn ich brauche einen Sitar-Player aus Indien, ich muss nur einloggen und wenn es gibt einen Indischer da, dann so, spiel mir ein bisschen Sitar. So einfach ist es. Meint Rodney Alfoyce von der Gruppe Cassandra Complex. Mit der richtigen Musiksoftware kann man heute jeden handelsüblichen Rechner in ein komplettes Tonstudio verwandeln. Mit dieser sogenannten virtuellen Studiotechnologie hat man in kompakter Form eine Mehrspurbandmaschine mit einer Vielzahl von Effekten und Instrumenten zur Verfügung, also praktisch alles, was man für professionelle Musikproduktionen braucht. Andrew Pitcairn von Rocket Network über die Idee, die hinter den virtuellen Online-Studios steckt. Rocket Network is a system in which we provide online studios. Rocket Network ist ein System, mit dem wir allen Leuten, die digitale Audio-Software benutzen, Online-Studios zur Verfügung stellen. Wir bieten einen Service im Internet, mittels dem man mit Leuten aus aller Welt gemeinsam an einem Arrangement arbeiten kann. Und jeder kann an diesem Arrangement mitwirken, kann Musik oder irgendeine Form von Tonmaterial produzieren und Spuren zu einem Arrangement hinzufügen, das von jedem innerhalb des virtuellen Studios gehört werden kann. Gitarrist Robert aus Frankfurt spielt also mit der Gitarre eine groovende Akkordfolge in den Computer. Zufrieden schickt er seinen Part in eines der Online-Studios von Rocket Network, wo sich gerade seine Bandkollegen Mike aus Sydney und Ben aus New York eingeloggt haben. Roberts Gitarre, die gerade noch am anderen Ende der Welt eingespielt wurde, ist wenige Augenblicke später auch bei seinen Musikfreunden Mike und Ben angelangt. Ben aus New York fühlt sich von den Gitarrenakkorden zu einem treibenden Schlagzeugrhythmus inspiriert, den sowohl Robert als auch Mike kurz darauf bei sich zu Hause hören können. Begeistert greift Mike in Sydney nun in die Tasten und spielt eine jazzig klingende Pianomelodie dazu. Währenddessen hat sich noch Stella, eine Saxophonistin aus San Francisco, der illustren Runde hinzugesellt und zaubert eine virtuose Saxophonmelodie auf die Rechner der anderen Studiogäste. Sie geriet eigentlich nur per Zufall in eines der öffentlichen virtuellen Studios, in denen man immer wieder interessante Leute trifft. Über ein kleines Textfenster auf dem Bildschirm können alle Beteiligten nebenher noch ein wenig miteinander plaudern. Andrew Pitcairn von Rocket Network erzählt. Statt zu Hause zu sitzen und nur deine eigenen Instrumente zu spielen, kannst du eine Nachricht nach draußen schicken, wo drin steht: Ich brauche einen talentierten Pianisten, der mit mir spielt. Du kannst tatsächlich innerhalb des Systems nach Leuten mit besonderen Fähigkeiten suchen. Bowen Sanders, der Bandkollege von Rodney Orpheus, hat das Rocket Network System seit 2 Jahren mitentwickelt, hat es ausgiebig getestet und möchte es nicht mehr missen. Ich habe Leute aus allen Ländern getroffen, die ich mir nur vorstellen konnte. Ich bin jetzt zum ersten Mal außerhalb der Vereinigten Staaten und ich hätte all diese Leute sonst nie im Leben treffen können. Will man etwas weniger talentierten Musikern, die soll es ja auch geben, aus dem Weg gehen, ist es vielleicht ratsam, sich für wenig Geld ein privates Studio bei Rocket Network anzumieten. Dort haben nur die Musiker Zugang, die man wirklich dabei haben will. Alle öffentlichen Studios bei Rocket Network sind dagegen kostenlos. Aber kann ein Profi sein jetzt. Ein Profi ist nicht jemand mit 100.000 Mark Studio. Ein Profi ist jemand, der will wirklich Musik machen und hat gute Ideen. Wohl die meisten Musiker träumen davon, irgendwann einmal reich und berühmt zu werden. Wahrscheinlich auch alle, die gemeinsam mit Kollegen aus der ganzen Welt im Internet Songs produzieren. Durch das World Wide Web ist dieser Traum vom großen Hit für viele wieder ein Stück näher gerückt. Ein neuer Song kann ohne großen Aufwand im Internet der Weltöffentlichkeit präsentiert werden. Wie viele den Weg nach oben tatsächlich schaffen, ist fraglich. Vielleicht entsteht durch die neue Art des globalen Musizierens eine neue, grenzüberschreitende Musikkultur. Eine solche Weltmusik verdient es letztlich auch, weltweit gespielt zu werden. Aber können diese multikulturellen und virtuellen Jam-Sessions überhaupt mit herkömmlichen Musikproduktionen mithalten, bei denen alle Musiker auch körperlich anwesend sind? Es ist unglaublich, es ist fast den gleichen Ding. Es ist unglaublich, es ist wie Telepathie oder so. Weil man macht einen Kontakt, es ist nur ein Kontakt von Herz bis Herz. Und es ist egal, wenn die Musik ist in dem gleichen Zimmer oder es sind 6000 Kilometer weg. Es fühlt richtig. Und das ist Musik. Tja, ganz neue Möglichkeiten der Kreativität haben die Musiker dabei. Dieses Rocket Network existiert vom Prinzip her übrigens schon seit einigen Jahren. Bisher war es allerdings nur möglich, Musik in Form von MIDI-Daten auszutauschen. Und das hieß, jeder Computer, jeder Synthesizer klingt ein wenig anders, wenn er diese MIDI-Daten, die er da aus dem Internet bekommt, abspielt, weil er sie eben live erzeugen muss. Anders bei der Rocket Network-Version, die seit März im Internet geöffnet ist. Hier wird die Musik in Form von MP3-Dateien, also dem Originalsound, ausgetauscht. MP3, so nennt man das Verfahren, mit dem sich Töne digital aufzeichnen lassen. Und dabei machen sich die Daten vergleichsweise klein, sodass sich eine MP3-Datei auch gut via Internet verschicken lässt. Was seit geraumer Zeit auch kräftig geschieht. Der Haken dabei ist nur, als MP3-Dateien wandern auch immer häufiger Musikstücke durchs Netz, die das Urheberrecht schützt. Mit anderen Worten, das Internet transportiert Musik, die eigentlich auf CD verkauft werden sollte. Und die, die eigentlich damit Geld verdienen wollten, gehen leer aus. Und dass den Musikern und Musikkonzernen das nicht passt, kann man sich ja gut vorstellen. Kein Wunder also, dass das Thema zurzeit auch die Gerichte beschäftigt und sicher in Zukunft noch stärker beschäftigen wird. So verklagten unlängst einige amerikanische Bands die Betreiber des größten Musikanbieters im Internet, die Website mp3.com. Und auch die Plattenfirmen Sony und Time Warner wurden von den Musikern verklagt, weil sie urheberrechtlich geschützte Musik über das Internet verteilt haben, ohne dass die Musiker dafür Geld bekommen hätten. Eine Entscheidung steht noch aus. Alles ist also in Bewegung zurzeit. Und in Deutschland, wo die Gerichte ja nach wie vor Probleme bei der Einordnung der Sachverhalte rund um die neuen Medien haben, da diskutiert man zurzeit intensiv über die Einführung eines Filtersystems. Man will also alles mal wieder 200%ig richtig machen. Unlizenzierte Musikdateien sollen gar nicht erst via Internet transportiert werden dürfen. Ob das die Lösung ist? Der virtuelle Ortsverein der SPD im Internet forderte jedenfalls schon mal vehement einen Verzicht auf derartige Filter, weil so, Zitat, jeder Form von Zensur Tür und Tor geöffnet würde. Zitat Ende. Es bleibt also spannend, aber steigen wir mal ein wenig tiefer ins Thema ein. Welche Vertriebswege für Musik öffnet das Internet denn nun genau? Welche sind legal und welche illegal? Michael Grosch hat sich auf der Musikmesse in Frankfurt umgehört. Music non-stop. Music non-stop. Im Internet ist es schon Wirklichkeit. Seit längerem schon kann man CDs im Internet bestellen. Doch die neue Form der Vermarktung von Musik ist das elektronische Versenden von MP3-Dateien. Die illegale Ausprägung davon ist momentan in aller Munde. Sie bietet jedoch wenig an Kreativität. Es werden ja nur Kopien von legaler Musik vertrieben, illegale Duplikate. Wesentlich mehr unbekannte Gruppen findet man bei Internetseiten wie mp3.com. Diese Seiten bieten eine bunte Vielfalt aus allen Musikrichtungen. Es finden sich darunter überraschend hochwertig produzierte Musikstücke. Das weiß auch Hans-Herwig Geier von der GEMA, der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Wir sehen schon auch mit Freude, dass sich hier ganz neue kreative Nischen entwickeln, dass hier ein Repertoireangebot auf einmal da ist, was man in den traditionellen Distributionswegen gar nicht mehr hat. Leider, muss man sagen. Die traditionellen Vertriebswege, das sind wesentlich der CD-Einzelhandel, Hörfunk und Fernsehen. Nun ist das Internet hinzugekommen. Wird dadurch nun einfach noch mehr verkauft und damit auch konsumiert? Hans-Herwig Geier. Nun verändern sicherlich bei Musik Gebrauch, der Konsum wird sich verändern, aber es wird nie ein Ersatz sein für das traditionelle Musizieren, das glaube ich schon, denn wenn Sie selbst aus Ihrem eigenen Luftstrom heraus einen Ton über ein Instrument zum Beispiel herausblasen, das ist eine viel elementarere Erfahrung, als wenn Sie auf einen Mausklick klicken. Also hier muss man sehen, wo sich hier etwas ergänzt. Es wird nach wie vor meiner Meinung nach schon so sein, dass das Selbstmusizieren weiterhin sehr stark auch den Menschen prägen wird. Ob diese Prognose zutreffen wird, bleibt abzuwarten. Es gibt im Internet jedoch bereits Tendenzen, die hoffnungsvoll stimmen. Ein Beispiel hierfür ist das noch sehr junge Internetprojekt newtalents.de, das von einer großen deutschen Plattenfirma betrieben wird. Der erst 22-jährige Stefan Rummel ist Geschäftsführer von newtalents.de. Das Konzept? Die Idee ist, die jungen Leute anzusprechen, die mittlerweile das Internet als neues Medium entdeckt haben. In erster Linie natürlich auch alle anderen, die es ganz normal auf traditionellem Wege auch an eine Plattenfirma in Demo schicken würden. Aber vor allen Dingen die über das Internet momentan kommunizieren und ihre Musik vertreiben wollen. Die Online-Präsenz ist nur ein Teil von newtalents.de. Auch offline passiert einiges. Denn die Firma ist nicht nur eine Präsentations- und Vermarktungsplattform, wie beispielsweise mp3.com, sondern die Mitarbeiter von newtalents.de, allesamt noch weit diesseits der 30, suchen auf den unterschiedlichsten Pfaden aktiv nach den Stars von morgen. Wir haben sogenannte Talent Scouts bei uns, die sich zum einen im Internet umschauen, in Chats gehen teilweise, in entsprechende andere Foren und dort mal nach Künstlern suchen, die irgendwie interessante Musik zu bieten haben. Die Scouts sind allerdings auch klassisch unterwegs, das heißt, sie gehen auf Konzerte und hören sich da genauso Bands an. Es wird ein Scoutnetz gerade aufgebaut über ganz Deutschland, werden schon bis zu 12 Scouts sein, die auf beiden Seiten halt. Ich glaube, dass es irgendwie auf beiden Seiten sein muss, sowohl im Internet als auch auf diesem Klassenweg noch. In dieser Weise, zweigleisig über Internet und über Konzertbesuche, suchen die Scouts nach Nachfolgern der Teenie-Stars. Die Nähe zum Konsumenten, online und offline, ist bei newtalents.de gewährleistet. Man kommuniziert mit ihm nicht nur mittels Computer und Internet. Die erwähnten jungen Talentsucher, die Talent Scouts, gehen auch in verrauchte Musikclubs und laute Diskotheken. Noch mehr, sie sind selbst Mitglieder dieser Musikkultur. Die Vorgehensweise? Es läuft sehr viel über Kontakte. Man hört, meldet sich im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis nach neuen Gruppen und dann sucht man sich Tage raus, in denen sie zum Beispiel spielen. Man geht in die Clubs, in denen sie spielen. Man unterhält sich dann mit den Gruppen. Die erzählen wieder von anderen Gruppen. Es sind teilweise so Szenen. Die kennen sich alle untereinander sehr gut und man spricht eigentlich die Leute an, die in diesen Szenen richtig involviert sind, die da richtig dabei sind mit dem Kopf und auch dieses ganze Szenen, diese Philosophie verstehen. Und die geben dann weitere Tipps, an wen man sich wenden kann. Der Netzgedanke zählt, sowohl bei der Online- als auch bei der Offline-Talentsuche. Deshalb wird gerade ein deutschlandweites Scout-Netz aufgebaut. Dadurch hat die Band in München die gleiche Chance, entdeckt zu werden wie die Gruppe aus Oldenburg. Junge Musiker müssen jedoch nicht darauf warten, von einem Talent-Scout entdeckt zu werden. Sie können auch selbst aktiv werden. Die Band schickt ihre Musikdateien online an youtalents.de. Von dort aus ist die Musik allen Internetnutzern zugänglich. Diese potenziellen Fans können sich die Musik im Internet anhören und die Lieblingsband per Mausklick anwählen. Die Sieger der Online-Hitparade bekommen dann, eventuell, einen richtigen Plattenvertrag. Damit wird die Musik dann nicht mehr nur im Internet vermarktet. Jetzt findet der Musikfan die CDs auch im Einzelhandel. Das Internet ist also nur ein Teil einer umgreifenden Vermarktungsstrategie. Das unterscheidet newtalents.de auch von den etablierten Internetmusikanbietern wie mp3.com. Denn diese Anbieter beschränken sich auf den Internetvertrieb. Stefan Rummel über den Unterschied. Wir sagen den Künstlern nicht, ihr habt einen Vertrag und aus den CD-Verkäufen von den gebrannten CDs mit eurer Musik machen wir 50-50, sondern wir sagen, stellt euch rein, präsentiert euch, promotet euch selbst dort. Und wenn ihr gut seid, bekommt ihr den richtigen Plattenvertrag und dann gehen wir her und splitten das auf Internetvermarktung und klassischer Weg. Verdrängt nun irgendwann Music on Demand die Music on CD? Einige Tatsachen sprechen dafür. Die Vertriebsfirma braucht keinen Einzelhandel und keine CD-Presswerke, sondern nur Speicherplatz auf einem Internetserver. Es fallen keine Transportkosten an, ein vielfältigeres Angebot ist möglich. Andererseits sind momentan die Internetverbindungen noch zu langsam. Es gibt auch noch zu wenig Haushalte, die online sind. Zudem ist die Musiksuche im Internet eine langwierige, oft frustrierende Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Die Tonträgerindustrie hat hier eine neue Aufgabe gefunden. Sie räumt den Internetplattenladen auf und sortiert ihn. So auch newtalents.de. Man selektiert durch Online-Hitparaden und Vorortsichtungen die Musikgruppen. Wird nun bei all diesen Online-Aktivitäten die gute alte CD irgendwann überflüssig? Im vorigen Jahr wurden zwar 270 Millionen Tonträger verkauft, doch der Umsatz sinkt merkbar. Stefan Rummel. Es ist schwierig zu sagen, die nächsten Jahre, ich will keine Zahlen nennen, wird es garantiert zweigleisig laufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt ganz verschwindet. Vielleicht gibt es irgendwie nach uns Generationen, die eben mit diesem gar nicht mehr Kaufen von einer CD aufwachsen, die irgendwie ganz anders mit diesem Thema aufwachsen und könnte mir vorstellen, dass es später mal tatsächlich möglich sein wird, Musik nur noch übers Internet zu beziehen. Vernetztes Haus oder als Beispiel. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt so schnell passiert in den nächsten paar Jahren. Viele Musiker, die noch nicht im Mainstream schwimmen, die noch nicht so bekannt sind, versprechen sich vom Internet den Erfolg. Aber die Realität sieht meist ganz anders aus. Die Verbreitung der eigenen Musik, das funktioniert natürlich schon. Nur irgendjemand muss die Musik ja auch herunterladen, vielleicht sogar dafür bezahlen. Der große Durchbruch samt Plattenvertrag dank Internet bleibt daher meistens die Ausnahme. Das Porträt. Das Stuttgarter Domus-Quintett kann nun mittlerweile auf 2 Jahre Internetpräsenz zurückschauen. Markus Fromlett, Gerd Bayer, Gabriele und Dominik Keller sowie Werner Köhler wollten eigentlich als Bläserquintett nur ganz herkömmlich miteinander musizieren. Mittlerweile sind sie per Internet weltweit zu hören und zu sehen. David Biesinger über ein Bläserensemble, das den Bogen von klassischer zur digitalen Musik spannt. Es ist einem Zufall zu verdanken, dass sich die 5 Musiker aus dem Raum Stuttgart zu einem Quintett zusammengefunden haben. Dominik Keller hat 1991 einen Konzertauftritt zugesagt, ohne aber dafür Musiker zu haben. Ein Ensemble musste gefunden werden. Nach den ersten gemeinsamen Proben und Auftritten war sich das Quintett einig. Die musikalische und menschliche Stimmung passte. Weiter proben, weiter auftreten und vielleicht eine CD produzieren. Das war die Idee. Diese ersten Ziele waren bald erreicht und schon eröffnete sich eine neue Möglichkeit. Werner Köhler, der Fagottist des Domus Quintetts. Wir sind ja nun alle als Musiker technisch relativ unbedarft und wir wären von alleine nie auf die Idee gekommen. Wir wussten gar nicht, dass das möglich ist. Dann kam David Sedlock und sagte, wir können denen gefiel die CD und sie sagten, wir können die ins Internet tun. Und ich sagte erstmal, was bedeutet jetzt das? Was kostet das? Bringt das was? Und er hat das dann für uns gemacht. Wir haben Audiofiles im Internet, wir haben unsere Biografien im Internet. Und das ist jetzt schon eine sehr spannende Sache. Anfangs war es für das Ensemble seltsam, die eigene Musik einem virtuellen Publikum zu präsentieren. Das Quintett diskutierte die Vor- und Nachteile der Musik im Netz. Die eine Seite sagt, Musik ist der direkte Austausch von Mensch zu Mensch und sollte so wenig wie möglich über technische Einrichtungen gehen, sondern vom Instrument zum Ohr gehen. Und das ganz direkte Konzerterlebnis, das ist das eigentliche Musikerlebnis. Die andere Seite des Quintetts hat gesagt, aber es ist was Zusätzliches. Wir spielen ja trotzdem Konzerte. Wir würden unsere Konzerte nicht aufgeben, aber wir erschließen uns ein zusätzliches Medium. Und diese Meinung hat sich durchgesetzt. Wir würden nie aufhören, Konzerte zu geben, denn Internet, auch CD, ersetzt das Konzerterlebnis auf gar keinen Fall. Klassische Ensembles wie das Domus Quintett sind noch eine Randerscheinung auf digitalen Musikplattformen. Wer Hip-Hop, Rock oder Pop im Netz sucht, wird bald fündig. Klassische Musik in guter Qualität hingegen gibt es nur relativ wenig. Uta Sedlock, die zusammen mit ihrem Mann den Internetauftritt des Domus Quintetts betreut, nennt die Gründe. Es ist nun mal so, dass klassische Musiker Träger sind da, jetzt innovative Möglichkeiten für sich selber zu finden, sich im Internet zu präsentieren oder überhaupt sich selbst zu vermarkten. Das ist in Amerika ganz anders, da ist schon in der Ausbildung, wird sowas wie Selbstvermarktung trainiert. Das ist bei uns in Deutschland alles noch etwas langsamer, aber geht doch in die Richtung. Und das Resultat ist in Amerika bereits 60-80% der Künstler rekrutieren ihre Engagements aus dem Internet. Soweit ist die Entwicklung in Deutschland im Moment noch nicht. Musikgruppen, die den Weg in die Öffentlichkeit suchen, kommen allerdings auch in Europa am World Wide Web als Medium nicht mehr vorbei. Die Resonanz ist erstaunlich. Mehrere 10.000 Surfer klicken jeden Tag auf die MP3-Seiten des Domus Quintetts. Einige tausend davon laden die Titel des Bläserensembles auf den eigenen Rechner. Täglich. Die Musiker bekommen dafür jeweils einen kleinen Geldbetrag. In der Summe ist dieser Markt weit bedeutsamer geworden als der CD-Vertrieb. Aber auch ihre klassischen Tonträger lassen sich natürlich online bestellen. Mittlerweile ist sich das Domus Quintett einig. Die Musik im Netz eröffnet neue Möglichkeiten. Das Gefühl ist ein völlig anderes. Wenn ich im Konzert spiele, sehe ich die Leute vor mir, das Publikum. Wenn ich eine CD verkaufe, sehe ich den Käufer. Und jetzt hat man neues Publikum, die man überhaupt nicht kennt. Und plötzlich hat man das Gefühl, man erschließt sich ein neues Publikum, das sehr viel weiter reicht. Und das ist ein tolles Gefühl und wirklich ein ganz neues Gefühl für einen Musiker. Wenn ich mir vorstelle, Leute in Amerika hören jetzt unsere CD an oder zum Beispiel eine amerikanische Fluglinie hat unsere CD genommen. Das hört man dort auf Inlandsflügen. Nicht der große Durchbruch, sondern weltweit positive Resonanz auf die eigene Musik. Das ist der Erfolg des Online-Auftritts von Domus. Auch wenn der ganz große Erfolg immer irgendwo im Hinterkopf herumschwirrt. Eigentlich will keiner der fünf Musiker den Hauptberuf aufgeben. Musik aus Leidenschaft und als Hobby. Und gerade deswegen ist für das Quintett interessant zu sehen, dass die eigene Musik auf so viel Begeisterung stößt. E-Mails aus Australien, Hongkong, Südamerika und Südkorea erreichen die Gruppe. Ebenso wie Anfragen, wann denn das Domus Quintett wieder mal in Chicago spiele. Mit der zweiten CD wagt sich das Ensemble nun auch an ausgefallenere Musikstücke. Das Neue zu wagen ist für die Gruppe auch eine Folge der vielen Internetkontakte. Die Zuhörer haben das Bläserquintett dazu ermutigt. Wolfgang Köhler erzählt über die neue CD. Das Stück, das mir am besten gefällt, die Four African Scenes von Isaac Rue. Isaac Rue ist Südafrikaner, lebt in Stuttgart und seine Idee ist, die Zulu-Musik aus Südafrika mit klassischer mitteleuropäischer Musik zusammenzukriegen, mit klassischen Instrumenten. Und er hat zum Beispiel die Pentatonik, diese typische Fünftonmusik, auf das Bläserquintett übertragen. Im ersten Satz hat jedes Instrument genau fünf Töne zu spielen. Das ist was sehr Seltenes. Nur fünf Töne, die sich immer wieder neu sortieren und immer wieder neu zusammengestellt werden. Und das ist etwas, was wir noch nie gespielt hatten. Und als Isaac Rue uns das angeboten hatte, haben wir es einmal gespielt und haben gesagt, das müssen wir machen und sei es noch so schwer. Musik Welt am Draht. Welt am Draht, diesmal also ganz musikalisch, mit einer Menge an Hintergrundinformationen über die neuen Möglichkeiten, die Musiker und nicht zuletzt auch wir Musikkonsumenten oder Genießer durch das Internet haben. Wenn Sie jetzt noch einmal in Ruhe all das nachlesen wollen, was Sie eben gehört haben, wenn Sie den einen oder anderen Surf-Tipp zu den behandelten Themen suchen, dann empfehle ich Ihnen unsere Homepage. Dort finden Sie übrigens auch diese Sendung noch einmal zum Anhören. Die Welt am Drahtseit finden Sie unter www.swr2.de/wissen. Noch einmal die genaue Adresse: www.swr2.de/wissen. Dort klicken Sie dann einfach die Welt am Draht Homepage an. So, das war hier auf SWR 2 eine neue Ausgabe von Welt am Draht, heute mit dem Thema Musik online. Die nächste Ausgabe von Welt am Draht können Sie hören am Montag, dem 26. Juni, wieder um 8.30 Uhr hier bei SWR 2. Und dann heißt unser Thema Lernen online. Bis dahin. Tschüss, wir hören uns. Die Sendung morgen in SWR 2 Wissen steht unter dem Thema Aus heiterem Himmel, Dürre in Uruguay. Kulturtipps, 14.05 Uhr, Dschungel. Herr Retz, es sind harte Zeiten. Um was geht's denn? Ich sag's Ihnen, wie es ist. Ja? Es wird eng, sehr eng. Wie eng? Und was? Mit Ihrer Leistung sind wir total zufrieden, daran liegt's nicht. Sie sind beliebt, Sie geben 100% Einsatz, ganz klar. Aber was sind 100% Einsatz in Zeiten, wo es 250% braucht? Dem Bauleiter Sigi Rätz, der sich irgendwo in Schwaben für seinen Arbeitgeber aufreibt, bleibt keine Wahl. Um nicht gefeuert zu werden, stimmt er seiner Versetzung auf eine Berliner Großbaustelle zu. Für das, was er dort erlebt, ist die Bezeichnung babylonisch ziemlich euphemistisch. Und was machen wir da jetzt? Berlin. Bitte? Berlin. Bye, bye, Babylon. Berlin sehen und Dschungel, 14.05 Uhr. Abendkonzert. Wir senden die Aufzeichnung eines Konzerts mit dem Orchestre National de France im Pariser Théâtre des Champs-Élysées. Ian Bostridge ist der Solist in Benjamin Brittens Liederzyklus Les Illuminations. Die Leitung hat Jean-Pascal Tortelier. Neben Britten hören Sie Werke von Paul Dukas, Ralph Vaughan Williams und Albert Roussel. Abendkonzert 19.05 bis 21.00 Uhr.